fahren wir zur See raus auf Fischstäbchen fangen. Ja. Mal sehen, wer von uns beiden das besser kann. Ich? Ja, wir gucken mal. Ich habe den Fischfang mit Netzen studiert. Na, dann ist wohl klar, dass Daniel verliert. Heute fahren wir Kutter. Heute fangen wir Fisch. Die Spezialfangmethode, die kenne nur ich. Das war ja klar. Okay, jetzt pass auf. Achtung. Ich werfe das Netz aus. Und ich gehe unter Deck. Moment mal, Pete, was willst du? Was willst du denn da? Das hat alles seinen Zweck. Döspann. Dankeschön. Ich haue drei Löcher hier in den Kiel. So fange ich garantiert doppelt so viel. Heute fahren wir Kutter. Heute fangen wir Fisch. Die Wand ist gleich durch, dann kommt rein der Fisch. Komm schon, du Fisch! Was passiert denn? Das Deck ist ganz schief. Oh je, so viel Wasser, es wird ganz schön tief. Pete, SOS, wir laufen voll. Oh, die Idee mit dem Loch war wohl doch nicht so toll. Nee, echt nicht. Oh, nicht so toll. Der Kutter geht unter, Pete. Nur der Mast schaut noch raus. So ein blöder Ausflug, ich will jetzt nach Haus. Heute fahren wir Schlauchboot. Das war ganz schön knapp. Mensch, Pete, das Ding ist ja auch undicht. Echt? Ja. Jetzt saufen wir ab. Oh. Super. Tolle Idee mit dem Fischen gehen. Nächstes Mal gehen wir Tennis spielen, Pete.